Winternacht. An jene Nacht, in die die Luft von dieser seltenen Klarheit war. Und die den Kopf so frei und aus dem Gehen ein Schweben macht. Reif glitzerte auf deinen dunklen Brauen, deinem Haar. Hell im Mondlicht über der See. Lautlos unsere Schritte in dem frisch gefallenen Schnee. Durch unsere weißen Atemwolken über Meer. Hoch am Himmel plötzlich einen Sternenschauer niedergehen. Schweigend sandten wir ihm unsere Wünsche hinterher. Haben wir, wenn wir auf einmal tausend Sterne fallen sehen, mit auch tausend Wünsche frei. Ich wünschte mir doch nur ganz gleich, wie dem auch immer sei. Dass wir auf unserem Weg nach lange Zeit noch ganz weit, weit, weit gemeinsam weitergehen. So ist es geschehen. Vor uns im Nebel dieser Reiter ausgeziert und bleich. Rasch jagte er sein weißes Geisterpferd ins Treibeis und verschwand. Nur unsere beider Spuren auf dem Deich. Und als von sie her Klage lautet zu uns an dem Strand, herüber wehten mit dem Wind, lauschten wir dem Klang der Stimmen, die über der Tiefe sind. Dieser Nacht fiel niemals mehr ein Schnee so weiß und rein. Und so viele Sterne, die uns damals leuchteten, sind schon erloschen und verglüht, es ist nur noch ihr Widerschein, der jetzt durch ferne Himmel irrt als eine Illusion. Doch wir, meine Lieben, und sind hier. Und manchmal seh ich Sterne fallen und dann wünsch ich mir, dass wir auf unserem Weg nach langer Zeit noch ganz weit, weit, weit gemeinsam weitergehen. So wird es geschehen, dass wir auf unserem Weg nach langer Zeit noch ganz weit, weit, weit gemeinsam weitergehen. Und so, und so, und so, und so wird es geschehen.